Mahavajra Rongkorn, Kronprinz des Königreiches Thailands, richtete am 30. November an Marschall Kim Jong-un ein Antworttelegramm. Im Telegramm betonte er, im Namen von der Königin Sirikit und der königlichen Familie bedanke er sich bei Marschall Kim Jong-un für seine Unterstützung Thailands in der schwierigsten Zeit. Er fuhr fort, die Beileidsbezeugung von Marschall Kim Jong-un sei ein großer Trost und er danke ihm herzlich für seine freundschaftliche Fürsorge.